Wie stark die frühesten Säugetiere an der Evolution und Verbreitung der tropischen Bedecktsamer mitwirkten, ist noch umstritten. Höchstwahrscheinlich lebten aber zumindest manche frühen Säugetiere und ihre Verwandten, darunter die Multituberculata, in einer symbiotischen Beziehung mit den Pflanzen, die den Säugetieren eine Lebensgrundlage für ihre stetig zunehmende Vorherrschaft boten. Zwischen dem späten Eozän, vor etwa 37,7 bis 33,9 Millionen Jahren, Oligozän, vor etwa 33,9 bis 23,04 Millionen Jahren, bis ins Miozän, vor etwa 23,04 bis 5,33 Millionen Jahren, spielten sich global folgenschwere Umschwünge zwischen kühl-trockenen und warm-feuchten Phasen ab. Gleichzeitig nahmen die Kontinente und immer stärker werdenden Meeresströmungen zwischen den Ozeanen und Erdhalbkugeln allmählich ihre heutigen Positionen ein. Im späten Eozän kündigte sich der Umschwung zu einem jahreszeitlich geprägten Weltklima an, und die warmen, feuchten Wälder zogen sich allmählich in ihre heutigen Positionen in den Tropen zurück. Im gleichen Maße schwand außerhalb der Tropen die Bedeutung solcher Lebensumfelder für die Evolution der Säugetiere. Die umfassenden Veränderungen der Pflanzenwelt zwangen die Säugetiere, die bis dahin in den megathermalen Wäldern prächtig gediehen waren, zur Anpassung. Dieser Prozess brachte sowohl in den Tropen als auch in den gemäßigten Regionen einige der symbolträchtigsten Säugetiere hervor, die wir heute kennen. Ein erstes Beispiel sind die Pferde. Sie sind nicht nur als Transportmittel oder wegen ihrer kulturellen Bedeutung von den Westernfilmen bis zu den Pferderennen unserer Tage wichtig, sondern auch, weil ihre Evolution, wie die kaum einer anderen Tiergruppe deutlich macht, wie sich die Rolle der megathermalen Wälder im Laufe der letzten 35 Millionen Jahre verändert hat. Die Paläontologin Gina Samprobon von der Bay Path University in Massachusetts, eine Expertin für die frühe Evolution der Pferde, stellt fest: Wir erkennen es heute vielleicht nicht, aber unsere behuften Freunde haben von ihrem ersten Auftauchen im Nordamerika des Eozäns bis zur Gegenwart tiefgreifende Veränderungen in Körperbau, Größe und Ernährungsvorlieben durchgemacht, und daran können wir die globalen Veränderungen der Umwelt in großen Teilen der Erde nachvollziehen. Die Zähne von Tieren, auch unsere eigenen, sagen viel über Lebensweise und Umwelt aus. Unter den Pflanzenfressern haben spezialisierte Grasfresser, Hypsodonte, Zähne mit hoher Krone und scharfen Kanten, die weit über das Zahnfleisch hinausragen und widerstandsfähiger gegenüber harten, faserigen Gräsern oder anderen groben Nahrungsbestandteilen sind. Blattfresser dagegen, beispielsweise wilde Ziegen und Hirsche, haben oftmals flachere, kürzere Zähne mit niedrigerer Krone, die sich zum Zermalmen und Zermahlen eignen. Und nicht nur das. Die Nahrung hinterlässt auf der Zahnoberfläche charakteristische Abnutzungsspuren, die man im Mikroskop untersuchen kann. Gina hat sich darauf spezialisiert, mit solchen Methoden der Frage nachzugehen, wie sich die Ökologie der Pferde im Laufe der Zeit verändert hat. Die ersten Pferde, repräsentiert durch Hyracotherium mit seinem kurzen Gesicht und später Eohippus, Pferd der Morgenröte, waren nicht größer als ein großer Hund, beispielsweise ein Labrador, und damit weit entfernt von den langbeinigen, galoppierenden Tieren, die wir heute bewundern.